This is Emission de l'Art Visionnaire calling from wherever the studio settles, from wherever it gets invited to. U ist größer als untersuchen. Wie jede Untersuchung beginnt auch die von Ulrike Bernhardt und Ute Waldhausen mit einem U. Sie geht aber weiter. So lange, bis sich das U in anderen Sprachen und Unterhaltungen mit Tieren auflöst und bis der Dauerlutscher, den ich bei der Übergabe dieser Tonmassage als Geschenk bekam, ausgelutscht ist. As the U examination, Ute Waldhausen and Ulrike Bernhardt are undertaking for you, is mainly in German, but might continue in English as well, I want to make an announcement for our English listeners here as well. The piece is called U is bigger than examination. Examination is Untersuchung mit U. Let us retitle U bigger than undertaking and you will get it too. Vielen Dank, Ulla und Ute, und viel Spaß beim Zuhören. Auf dem Massagestuhl. Und nochmal. Szenengang mit U ist größer als untersuchen. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, U, U, U, U, U, U. The fifth German vowel, long U, Fuß, gut, Jugend, Schule, Uhr, short U, dumm, Gesundheit, Mutter, Mutter, Mutter, dumm. Jetzt geht es zum ersten Mal hoch. Und dann geht es so hin und her, hin und her. Fühlt sich so an wie kleine Bälle. Es fühlt sich an meinen Rücken so ganz creme und so. Und ganz so dick und ganz, ganz schön. Geht unten nach oben. Ich hatte heute Muskelkater. Gut, dass ich hierher gekommen bin. Eine Katze. Wenn man sich hier so hinlegt und man sieht so nach unten. Ein paar kaufen ein, ein paar setzen sich hin und zeigen auch Sachen. Ein paar stehen da unten. Das kitzelt dann auch hier ein bisschen. Jetzt. Massage startet in einer Sekunde. Jetzt fängt es an. Also man hat das Gefühl, so weggedrückt zu werden. Und die Rollen laufen parallel, vertebral an der Wirbelsäule entlang. Also es ist ein komisches Gefühl, man wird so weggedrückt. Das heißt, die Rollen passen sich überhaupt nicht dem Körper an, sondern man wird im Grunde genommen nur weggedrückt und verspannt sich dann dadurch. Und jetzt sind sie im unteren Bereich, direkt am Sacrum, was eigentlich relativ angenehm ist, weil es einfach nur einen schönen Druck erzeugt. Aber sobald die Rollen dann wieder nach oben laufen, finde ich es einfach total unangenehm. Ich weiß gar nicht, ob jetzt zum Beispiel ist es auf der Höhe der Nieren, was total unangenehm ist. Oh Gott, also ich finde es echt schlimm. Das ist total krass. Ich habe bestimmt danach mehr Verspannung als vorher. Aua. Boah. Okay, oh, jetzt zieht es mir aber hier in den Hals. Das ist total kontraproduktiv, was hier gerade passiert. Und dann ist es halt auch echt fragwürdig, ne? Du hast hier diese Mall. Du hast Kindergeschrei, du hast irgendwie Lautstärken. Warum stehen diese Massagestühle hier? Frage. Also, jetzt zum Beispiel auf Schulterhöhe, Schulterblatthöhe, da wo meistens wirklich extreme Verspannungen sind, das ist einfach nur schmerzhaft. Genau. Ich versuche mich jetzt ein bisschen mehr reinfallen zu lassen, dadurch wird es noch schlimmer. Ja, also ich finde es einfach nicht empfehlenswert. Entspannungsfaktor gleich null. Aber vielleicht ist es auch einfach für Leute, die zum Beispiel nur alleine sind, wie Ältere oder so, dann hier in so einer Umgebung, dass sie sich entspannen können, dass sie dieses Alleingefühl nicht haben. Und vielleicht setzt man sich einfach mit einer dicken Daunenjacke hier rein, dann spürt man diese Rollen nicht so. Das ist echt der Wahnsinn. Oh, aua. Massage beendet und die endet jetzt genau unter meinem Schulterblatt. Jetzt geht sie runter, was noch schlimmer ist. Does the sound have to be off? Yes, no. Okay. Now give me the boing, boing, boing again, man. Boing, boing, boing. How many uh-ohs do you want? Oh, okay. I don't have to have it. Okay. Just hold it up. I'll talk to you. That's good. Right? Okay, here we go again. I got stung. I'm all shook up. You should have one in there, man. Pardon me? Should have one in there that you can use. Jetzt bist du gleich dran, okay? Hast du einen Euro? Ja, das sind 4 Minuten, genau. Bist du öfters hier? Ah, verstehe. Ah, jetzt geht's los. Yeah. Thank you.